Simulacron 47. Das alte Schloss gab mit Krachen nach. Die Stahltür öffnete sich erstaunlich sanft und ohne jedes hörbare Quietschen. Lichtstrahlen stießen wie Speere durch die Dunkelheit des dahinterliegenden Raumes. Selbst durch seinen Atemfilter roch Daniel den Moder in der jahrzehntealten Luft. Staubflocken schwebten wie in Zeitlupe von der Decke, um sich mit ihren Geschwistern auf dem Boden zu vereinigen, wo sie über die Zeit eine zentimeterhohe Schicht gebildet hatten. Vorsichtig trat Daniel ein. Sein Messgerät zeigte, dass irgendetwas hier noch Strom verbrauchte und das 75 Jahre nach der Evakuierung der Stadt. Er hatte nicht viel Zeit. Sein Onkel und die anderen Glücksritter waren nicht interessiert an funktionierenden Artefakten. Für sie waren einzig und allein die Rohstoffe relevant. Sie würden die Leitungen aus den Wänden reißen und Platinen in mobilen Schmelzöfen kochen. Manche von ihnen bargen auch einfach Schaltungen und Solarzellen, aber den meisten, wie auch seinem Onkel, ging es nur um die wertvollsten und am einfachsten zu extrahierenden Metalle und seltenen Erden. Wie Piranhas, die über ein Wasserschwein herfielen, würden die Glücksritter das einst stolze Gebäude zerpflücken, bis von ihm nichts mehr übrig blieb als ein Betonskelett. Daniel hatte diesen Vorgang schon oft miterlebt, sogar selbst dabei geholfen. Im Moment war sein Onkel noch einen Block entfernt und es würde noch einige Tage dauern, bestenfalls eine Woche, bis er hier war. Viel Zeit war also nicht. Er würde sich beeilen müssen, um zu bergen, was zu bergen war. Das Galui, Selinas Lieblingsbar, war wie jeden Abend total überfüllt. Erst am zweiten Abend brachte Daniel den Mut auf, sie anzusprechen. Er war mindestens einen Kopf größer als sie, hatte ein markantes Gesicht, blaue Augen und schulterlanges blondes Haar. Selina vermutete einen athletischen Körper unter dem gut geschnittenen Maßanzug. Ist der Platz noch frei?", fragte er mit einem scheuen Blick. Sie überlegte einen Moment lang, ob sie ihn daran erinnern sollte, dass er gerade eine beträchtliche Summe als Miete für den Stuhl an der Bar bezahlt hatte. Aber sie beließ es bei einem Lächeln und einem »Ja, der Platz ist noch frei.« Glücklich und auch ein bisschen erleichtert ließ er sich neben ihr nieder. Die Barhocker standen so nah beieinander, dass sich ihre Beine berühren mussten. Er versuchte erfolglos, sein Erröten zu verbergen. Selina konnte nicht anders, als noch breiter zu lächeln. »Die Plätze an der Bar sind begehrt und teuer«, teilte sie ihm mit. »Aber damit hast du nur das Recht erworben, hier zu sitzen. Ein Recht auf meine Person ist damit nicht eingeschlossen. Ich schätze dich nicht so ein, aber nur für den Fall möchte ich es erwähnt haben. Ich bin nicht käuflich.« Er sah sie aufrichtig erschüttert an. Sie musste lachen. »Ich bin Selina.« Sie streckte ihm die Hand hin. Er ergriff ihre Hand, nannte seinen Namen und schüttelte sie kurz. Sein Griff war kräftiger, als Selina erwartet hatte. Dann wendete sie sich scheinbar wieder ihrem Buch zu. Er versuchte nicht, sie zu einem Drink einzuladen, was sie sehr wunderte. »Ganz schön voll hier«, sagte er zu niemand Bestimmtem. Selina antwortete nicht, aber musste erneut lächeln. »Ist es jeden Abend so voll? Man kann sich kaum bewegen.« Das war jetzt direkt an sie gerichtet und klang ernsthaft interessiert und irgendwie besorgt. »Ja, wie überall sonst. Die ganzen Menschen müssen schließlich irgendwo leben und es ist einfacher, sie in 1000 Städten zu versorgen, als wenn sie über den ganzen Erdball verteilt wären.« »Wie viele Menschen sind es denn?«, fragte er. 14 Milliarden«, antwortete Selina mit gehobener Augenbraue. 14 Milliarden«, antwortete er schockiert. »Aber das weiß doch jeder.« »Ich bin nicht von hier.« Selinas Lächeln wandelte sich zu einem schallenden Lachen. Er hatte recht gehabt mit seiner Aussage, die Bar war wirklich brechend voll und so laut, dass man sich nur unterhalten konnte, wenn man nah beieinander saß. Nun beugte Selina sich ganz nah zu ihm heran und fragte scherzhaft, »Meinst du etwa, dass du nicht von diesem Planeten bist?« Er lächelte und zuckte leicht mit den Achseln. »Was liest du da?«, fragte er, das Thema wechselnd. Selina zeigte ihm das Cover ihres antiquarischen Buches. »Die gesammelten Werke von Stanislaw Lem« stand dort. Sie liebte dieses antiquarische Buch, gerade weil es so unpraktisch war, ihr kleiner Luxus in einem sonst kargen Leben. Er nickte wissend und sagte, »Der futurologische Kongress?« Selina kannte diese Geschichte, aber die darin geschilderte Überbevölkerung war ihr zu realistisch, um die Erzählung wirklich zu mögen. Es erinnerte sie an die Kapsel, die sie und die meisten Menschen in dieser Stadt ihr Zuhause nannten. Ein Raum von etwas mehr als 2 Metern Länge und einem Durchmesser von etwas mehr als 1 Meter. Das war alles, was sie zum Leben hatte. Es ging nicht nur ihr so. Ein solches Leben war Realität für die meisten Menschen der Mittelschicht. Sie kannte niemanden, der das Geld für eine Wohnung besaß, die groß genug für eine Familie war. Selina genoss den Ausblick aus dem 127. Stock der Arkologie Singapur. Sie wunderte sich etwas über sich selbst. Am Ende ihres langen Gespräches war sie es gewesen, die ihn fragte, ob sie ein Hotelzimmer nehmen sollten. Die Lichtverschmutzung war seit dem Bau der ersten Arkologie extrem zurückgegangen. Trotzdem konnte sie nur wenig Dutzend Sterne sehen. Das ruhige Meer war gespickt mit Supertankern, wie ein Kuchen mit Rosinen. Diese Arkologie war eines der ersten dieser Gebäudekomplexe von der Größe einer Metropole. Die fast 800 Meter hohe Pyramide erstreckte sich über die gesamte Fläche des Stadtstaates und bot 22 Millionen Menschen ein Zuhause. Selina lag nackt auf dem King-Size-Bett, die Haut feucht schimmernd vom Liebesspiel. Sie hörte ihn in der Dusche fröhlich vor sich hinsingen. Sein Zimmer im Royal Plaza on Scotts war fantastisch. Luxuriöse 24 Quadratmeter Privatsphäre. Mit Kochnische, kleinem Schreibtisch, Toilette, mit Duschkabine und 2 der 4 Wänden bestanden aus Panoramafenstern. »Du musst reich sein«, sagte sie zu ihm, als dieser aus der Dusche trat. Er zuckte nur mit den Achseln. »Eigentlich nicht«, sagte er, legte sich nackt zu Selina ins Bett und begann, ihre Schultern zu küssen. »Du kannst schon wieder?«, fragte sie amüsiert. »Nur, wenn es dich nicht stört«, erwiderte er ernst. Sie lachte. »Wie lange hattest du schon keine Frau mehr?« »Eigentlich bist du meine Erste«, sagte er zwischen 2 Küssen. Sie schaute ihn verständnislos an. »Habe ich etwas Falsches gesagt?«, fragte er überrascht. »Ich glaube dir. Aber eigentlich ist es unmöglich, was du mir erzählst.« »Wieso?« »Bei deinem Aussehen und deinem Geld rennen dir die Frauen und Männer doch sicherlich nach.« Sie schob ihn von sich weg und schaute ihm tief in die Augen. »Du hast gesagt, du bist nicht von hier. Woher kommst du?« Er seufzte. »Würdest du mir glauben, wenn ich dir sagen würde, dass ich Gott bin oder Gott ähnlich?«, fragte er. Sein Herz klopfte ihm bis zum Hals. Selina drehte sich auf dem Bett um und musterte ihn durchdrängend. »Nein«, antwortete sie kühl. »Was würde dich überzeugen?«, fragte er schnell. Das stimmte sie wieder milde. Sie entfernte sich etwas von ihm, aber sie hatte keine Angst ob seiner Aussage. Im Schneidersitz lehnte sie sich mit dem nackten Rücken an eines der Panoramafenster. »Wie wäre es mit einem Wunder?« Jetzt wiederum lächelte er. »Und was wäre für dich ein Wunder?« Selina überlegte nicht lange. »Es gibt 14 Milliarden Menschen auf der Welt. Aber unsere wirtschaftliche und politische Elite predigt weiter Wachstum. Wir brauchen nicht noch mehr Menschen. Wenn die Menschheit überleben will, muss sie drastisch schrumpfen. Bei einer strikten Ein-Kind-Politik würde die gesamte Bevölkerung binnen einer Generation auf 7, in 2 Generationen auf 3,5 und in 4 Generationen unter 2 Milliarden Menschen sinken.« Er nickte. »Wenn man alle anderen Implikatoren außer Acht lässt«, stimmte er zu. »Aber das tut niemand.« »Ich weiß, du hältst mich für eine Spinnerin.« Er zuckte mit den Achseln. »Für eine Idealistin, aber daran ist nichts Verwerfliches. Ist es also dein Wunsch, dass ich die Weltbevölkerung auf 2 Milliarden reduziere?« »Wenn du das könntest, dann wäre es wirklich ein Wunder«, sagte Selina. Er dachte laut nach. »Es würde sich entlastend auswirken.« »Du darfst sie aber nicht töten«, warf Selina schnell ein. »Ich will keine Panik, kein Virus, keine Aliens, keine Zombies, keine Katastrophen, keine zurückgelassenen Kinder.« Er zog die Augenbrauen hoch und verschränkte die Arme vor seiner Brust. »Du hörst dich so an, als würdest du glauben, dass ich all das könnte.« »Tue ich nicht«, sagte sie schnell. »Aber selbst, wenn das nur ein Gedankenspiel ist, will ich lieber nichts riskieren.« »Verstehe. Dann erklär mir, wie hättest du es denn gerne?« Es muss so sein, als hätten sie nie existiert. Er nickte und ging einige Sekunden in sich. In Städten leben immer mehr Menschen als auf dem Land. Also wäre für dich eine Bevölkerung von 4 Millionen Menschen in Singapur akzeptabel? Was ist mit dem Rest der Welt? Insgesamt 2 Milliarden Gesamtbevölkerung, aber davon bemerken wir erstmal nichts. Wir sind ja hier und nicht überall. Richtig, sie lächelte. Er setzte sich zu ihr auf das Bett. Als er anfing, ihre Schultern zu streicheln, unterbrach sie ihn. Schon fertig mit dem Gedankenexperiment? Willst du mir nicht erzählen, wie du es anstellen würdest? Er küsste ihre Schulter. Es ist schon passiert. Sie entzog sich ihm verwirrt, was er enttäuscht, aber gefasst zur Kenntnis nahm. Selina sprang aus dem Bett und zog sich hastig an. Ich glaube dir nicht. Du bist verrückt. Er zuckte nur mit den Achseln und drehte sich auf den Rücken. Aber er sagte nichts. Kaum war sie angezogen, schlüpfte Selina auch schon aus der Tür. Sie rannte durch die leeren Gänge des Hotels bis in die Lobby. Dort standen ein paar Gäste. Hinter der Rezeption wartete ein einziger Angestellter des Hotels. Nichts davon stimmte. Hier müssten selbst zu dieser Zeit Dutzende von Mitarbeitern und Hunderte von Gästen sein. Sie stürmte aus dem Hotel. Was sie erblickte, waren fast leere Straßen. Ansonsten hatte sich scheinbar nichts verändert. Er stand an einer Brüstung 5 Meter vor ihr. Er war einfach da, völlig bekleidet und absolut nicht außer Atem. Keuchend blieb Selina vor ihm stehen. »Was hast du mit ihnen gemacht?« »Sie haben nie existiert. War es nicht das, was du wolltest?« Sie schüttelte ungläubig den Kopf. »Warum erinnere ich mich dann?« »Wie könnte ich dir sonst meine Göttlichkeit beweisen, wenn ich es dich vergessen lassen würde?« Beantwortete er ihre Frage mit einer Gegenfrage. Langsam begann Selina sich zu beruhigen. »Was jetzt?« fragte sie. Er zuckte mit den Achseln. Erstaunt sah sie Tränen in seinen Augen. »Ich bin erst 7 Tage hier und mir ist diese Welt schon mehr ans Herz gewachsen als meine eigene. Ich wünschte, ich könnte irgendetwas tun, um sie zu retten.« »Ich verstehe nicht. Wenn du sie retten willst, warum tötest du dann Milliarden?« »Niemanden habe ich getötet. Sie haben nie existiert.« »Aber für mich haben sie existiert. Für mich hast du sie getötet.« »Dir kann man es nicht recht machen, oder?« »Du verstehst es nicht. Es spielt keine Rolle. Diese Welt nähert sich ihrem Ende. Der Untergang hat schon begonnen. Ich wollte mit jemandem darüber reden, deshalb habe ich mich dir offenbart. Hier mag ich Gott sein, aber in meiner Welt bin ich hilflos.« »Warum?« »Du sprichst in Rätseln. Wo kommst du her?« »Von einem anderen Planeten oder einer anderen Dimension?« Langsam und ernst schüttelte er den Kopf. Mit seinem Helmscheinwerfer suchte er akribisch den unübersichtlichen Raum ab. Er starrte in die Dunkelheit und ein kleines rotes LED-Licht starrte trotzig zurück. Grob befreite Daniel das Kontrollpult vom Staub. Simulacron 47 stand auf einer Plakette unter einem Bildschirm. Die meisten der Regler schienen noch zu funktionieren. Schnell fummelte Daniel sein tragbares Array aus seiner Umhängetasche und schloss es mit zittrigen Händen an. Die 3. Schnittstelle funktionierte. Mit Erleichterung erkannte Daniel, dass das Diagnoseprogramm startete. Das Ergebnis erschreckte und faszinierte ihn gleichermaßen. Das lokale Array war gigantisch. Es breitete sich über 24 Stockwerke aus. Solarpanelen auf dem Dach versorgten es nach all den Jahren immer noch mit Energie. Eine dezentrale Batterie konnte es zusätzlich für eine ganze Dekade am Laufen halten. Die Rechen- und Speicherkapazität von Simulacron 47 war größer als alles, was Daniel sich hätte vorstellen können. Es schrie alles geradezu nach AI. Daniel hatte gehofft, Unterhaltungsmedien abgreifen zu können, Filme, Hörbücher oder sogar Pornos. Diese Dinge wären einfach zu verkaufen gewesen, aber das hier waren mehr Daten, als im ganzen U-Net existiert hatten, bevor es abgeschaltet wurde. Simulacron 47 war um etliches größer. Daniels Herz raste. Er durchsuchte seinen Internetspeicher und fand einige Informationen über Simulacron 47. Die Simulacron-Serie bestand aus Arrays zur Marktforschung. Es handelte sich um Simulationen. Sie waren extrem getreue Nachbildungen der Realität. Einer Realität von vor 75 Jahren. einer Welt, in der es vermutlich keinerlei AIs gegeben hatte. Simulacron 3 simulierte eine kleine Stadt mit etwa 5000 Einwohnern. Spätere Systeme wurden exponentiell immer größer. Über Simulacron 47 stand nichts in dem Artikel. Er wollte das Array bewahren. Es könnte helfen, die Welt wieder aufzubauen, aber sein Onkel verstand ihn nicht. Selbst wenn, er könnte nur die Gefahr in diesem gigantischen Array sehen. Die Angst vor den AIs saß tief in ihm und den Menschen seiner Generation. Er sah das Potenzial einer solchen Rechen- und Speicherkapazität nicht. Es gab keine AIs mehr und dieses System war abgeschottet. Es hatte nie von AIs infiziert werden können. Aber sein Onkel und die anderen würden dies nicht begreifen können. Sie würden sofort beginnen, die Blades aus den Serverschränken zu reißen, in denen sie all die Jahrzehnte unbeschadet überstanden hatten. Vor Frustration wollte Daniel heulen. Irgendetwas musste er doch tun können. Wie kamen die Menschen damals an Daten aus der autonomen Simulation? Es musste ein Human-Computer-Interface geben, spekulierte er. Er begann danach zu suchen und wurde schnell fündig. Es gab 8 solcher Schnittstellen, 7 reagierten nicht oder waren fehlerhaft, aber die letzte Backup-Schnittstelle schien einwandfrei zu funktionieren. Er brauchte nur wenige Stunden, um sein Array so zu konfigurieren, dass er in Simulacron 47 eintauchen konnte. An der Brüstung schien die Zeit für einen Moment stillzustehen, bevor er Selina fragte: »Woher weißt du, dass das hier Realität ist?« »Was sollte es sonst sein, wenn nicht die Realität?« »Eine Simulation.« Selina lachte. »Ich weiß, es hört sich verrückt an, aber alles, was du über die Realität zu wissen glaubst, ist das, was dir deine Sinne zeigen. Denk darüber nach. Sehen, hören, riechen, schmecken, tasten, all diese Sinne können überlistet werden. Woher weißt du, dass du nicht nur ein Gehirn bist in einer Box?« fragte Daniel. Selina schüttelte den Kopf. »Das ist doch nur eine Geschichte von Lehm.« Überlege, wäre es möglich mit der vorhandenen Technologie oder nicht?« Für einige Sekunden dachte sie nach, dann antwortete sie langsam. »Wir sind alle in einem großen Computer und etwas stimmt mit dem Computer nicht?« Daniel nickte. »So ist es. Er wird bald aufhören zu funktionieren und damit auch diese Welt.« »Wie lange haben wir noch?« Er zuckte mit den Achseln. »Minuten, maximal eine Stunde.« Sie schaute ihn offen an. »Das ist alles verrückt, aber ich hätte da vielleicht eine Idee. Du wolltest mit jemandem darüber reden, dann reden wir jetzt.« Als die LED-Leuchte ausging und Simulacron 47 starb, wusste Daniel, dass es vorbei war. Er hatte den Raum seit 7 Tagen nicht mehr verlassen. Er war nur kurz aus der Simulation aufgetaucht, um etwas zu essen, zu trinken und sich zu erleichtern. Dann tauchte er wieder ein. Er wusste, dass es nicht immer so weitergehen konnte, dass sie kommen würden. Seine Vorräte waren auch fast aufgebraucht. »Was machst du hier?« fragte sein Onkel, im Türrahmen stehend. »Es stinkt hier«, stellte er angewidert fest. Scheinbar willenlos folgte Daniel seinem Onkel in die Serverräume. Dort hatte dieser schon ordentlich gewütet. »Anstatt dort oben zu schlafen, hättest du schon mal mit dem Ausräumen anfangen können. Hier ist so viel Zeug.« Er schüttelte den Kopf und riss ein weiteres Board aus einem Server, würdigte den verlöschenden Lichtern der Quantenprozessoren keinen Blick und schmiss es in den mobilen Schmelzofen hinter ihm. Selina und Daniel saßen händchenhaltend und nackt auf dem gemachten Bett des Hotelzimmers. Sie starrte stumm durch die 2 Panoramafenster. Diese zeigten nun, was Daniels Augen sahen. Die beiden Verliebten schauten durch die Fenster auf seine Hände. Sie beobachteten, wie sie grausam Platine um Platine aus Simulacron 47 rissen. Selina kuschelte sich an Daniel. »Danke, dass du mit mir deinen Kopf teilst«, sagte sie ernst. Er schluckte schwer. »Ich wünschte, ich hätte mehr tun können, mehr retten.« Selina drückte sich fester an ihn. »Woher wissen wir eigentlich, dass hier die Realität ist?« Er schaute sie überrascht an. Nach einer kurzen Weile antwortete er: »Wir können es nicht wissen.« Wieder drückte sie sich an ihn und dieses Mal lächelte sie ihn an. »Irgendwie ist es beruhigend, dass das hier nicht die Realität sein muss. Jeden Moment könnten wir in einer anderen Welt aufwachen. Sie hörten Simulacron 47 von Sönke Scharnhorst, gesprochen von Ines Langel. Eine Produktion von Podyssey.de.